Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Rhein. It's now time to prepare your mind and your body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. Die Türen schließen, es gelobt. Musik. Ein Girl. Musik. Ein Girl. Brett im Fachjargon. Toller Song. Rap. als er. 8000. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue. Schon mal, wer meint, er hat schon 5 zusammen, der ruft an 0138 8000. Es geht um eine ganz tolle Maxi-CD. Yeah. Insider kennen diese Gruppe auf jeden Fall. Das ist die neue Tank. Killer Beat. Wie gesagt, die neue Tank. 22.54 Uhr. Ja, das geht mir nicht aus dem Kopf. Da hätte ja damals der berühmte Ausspruch des Trainers, wo er gesagt hat, ich habe fertig, hätte einfach sagen können, ein bisschen sächsischer Einschlag, ich habe fertig. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Oh. Laut meiner Liste ist es Platz 2 der Dance Charts. Watergate. Platz 1, Cosmigate. Das bringen wir vielleicht auch noch. Und Platz 3 müssen wir ganz unbedingt noch bringen. Mario Lopez. Genau. Hallo Nachtschwärmer. Hallo bei Daimler Chrysler. Ja, wie gesagt, ich hatte vorher gesagt, die machen dann immer die Hausanlage, weil die werden ja tagsüber auch berieselt mit Musik, schalten die hier drauf. Und das hat mich so inspiriert wieder mal über den A-Klasse. Dass er wieder von gestern ist eigentlich herzuziehen. Aber die sollen immer dran denken, wie es mal war. Wie war damals der Schlachtruf der A-Klasse-Fahrer? Kipp, kipp, hurra! Oder kein Wunder, dass der Baby-Benz damals umgekippt ist. Hat man schon einen Säugling laufen sehen? Oder was ist der Unterschied zwischen einem damaligen A-Klasse-Benz und einem Pfennig? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Der Schwabe dreht den Pfennig zweimal um. Yeah. Hey, was Neues? Gleich 23 Uhr und 42. Das ist noch ein kleiner Geheimtipp. DJ Darkzone, des Teufels Antwort heißt er. Allerdings die B-Seite. Die A-Seite ist noch ein paar Beats schneller und viel härter. Kelly, du kennst doch die Platte, oder? Ist das eine Platte? Oh nein. Für dich eine Nicht-Schwangere. Ja. Bleed love and freedom to your soul. I'm your voice. For the next few minutes, you are listening to the sound of SM Track. And tracks us calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, calling, Hallo Nachtschwärmer. Hallo Kelly, hallo Blondine. Na, wie geht's deinem Bruder? Er ist in der Toilettenspülung. Komm, sei nicht so hart zu dem Bruder, der ist genug gestraft. Ja, und er stinkt. Was denn, wieso? Naja, das ist nicht fair, er verwest. Wieso? Aber er ist halt über das Verfallsdatum hinaus. Meine Mann. Jetzt ist Zeit für das Internet-Gewinnspiel für diese Stunde. Und das nochmal auch wieder themenbezogen. Wie hieß damals dieser komische Test für die A-Klasse? Die hat einen bestimmten Namen. Von einem Tier, das im Norden Europas die Wälder durchstreift. Eintragen im 8. Gästebuch. Unter www.charlie2000.de. Aber bitte nur im 8. Gästebuch. Remix von SM Drag, super. Die heimliche Lust auf Ekstase, Freitag bei. Geht voll ab, ha? 0.26 Uhr. Auch ganz neu. Nick Beat, Jump. So, jetzt bin ich komischerweise schon wieder in Frankfurt gelandet. Hallo Andreas. Ja, hallo, schönen guten Abend oder guten Morgen oder aber, wie auch immer. Wie auch immer, aber du kennst den Vorgänger nicht, oder? Vom Waldstadion? Vom Hören her, der ist im Waldstadion, im Frankfurter Waldstadion macht er da Gastronomie, daher kenne ich ihn vom Hören her, wohlgemerkt. Hört, ja, super. Dorf. Und du kriegst uns auch über Antenne? Ja, ganz normal, sicher, klar. Super. Ja, so wie viele andere auch. Ja, toll. So, also lass hören. Ja, Qualität setzt sich eben durch. Also einmal habe ich erkannt Billy Joel, dann den Born to be Alive von Hernandez, dann habe ich Soft Cell, Tainted Love. Ja. Dann Knock on Wood hatte ich noch gehabt. Ja, und wer war das? Wer war das? Bitte was? Wie hieß die Knock on Wood, die Sängerin? Ja, ich will immer Donna Summer sagen, die war es aber nicht. Nein, aber du hast einen Frankfurt-Bonus. Emmy Stewart. Lass mal gelten, okay? Ja, okay. Wahnsinn. Irre. Super. Klasse. Tierisch. Toll, danke fürs Mitmachen. Pump it up loud. DJ, pump it up loud. Kiki. Am ersten Tag schuf Gott die Welt. Und er sah, dass es gut war. Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen. Und er sah, dass es gut war. Am dritten Tag schuf Gott die Musik. Und er sah, dass es gut war. Am vierten Tag erschuf Gott den Club. Und die Menschen tanzten. Ich sagte, und die Menschen tanzten. Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge: Ihr seid so leise. Doch die Menge verstand es nicht. Und Gott hörte sie nicht. Doch er wollte sie hören, wie sie schreien und feiern. Und da sprach Gott zu der Menge: Warum seid ihr so leise? Ja, das muss man sich in den Clubs vorstellen. Dann grölt natürlich die Menge mit. Das ist die Gruppe Aquagen. Die ist bei DMC-Charts Nummer 1, bei den DJ-Charts Nummer 1. Also ziemlich weit oben. Das ist natürlich gleich mal Grund für den lieben Charlie zuzuschlagen. Und zwar am 29. Oktober, Freitag, in zwei Wochen, präsentiert Charlie 2000 Aquagen. Ihr seid zu leise. Im Club Fun Factory in Aachen. Freitag, 29. Oktober. Und Gott sah, wie die Menge feierte. Ja, mein Freund Erl und ich feiern auch. Der Wahnsinn geht weiter. Lasst uns die Sau rauslassen! Ja! Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Ach ja. 0:37. Das ist die neue Central 7, Tequero. Die ist auch irgendwo unter den ersten 10 in den Dance-Charts. Ist ein bisschen ein Problem nach German Dance-Charts. Es gibt nämlich mehrere. Es gibt die German DJ-Playlist, dann gibt es die DJ-Playlist, die DMC-Playlist, die MCD-Playlist. Ich glaube, da macht sich jeder seine Playlist, wie es ihm gerade passt. Und deswegen gehen wir her und tun die kumulieren, ja? Also durcheinander und so. Und so gibt es einigermaßen ein repräsentatives Bild. Hoffe ich doch zumindest. Erl, du bist heute gut drauf, ha? Also, du kannst ruhig erzählen, dass ich Eindruck schinde bei den Weibern. Und dass Erl Bundy nicht nur auf der Überholspur des Lebens fährt, nein, er lässt dabei auch noch die Reifen quietschen. Ja, lass mal quietschen hier. Ich erkläre Charlie 2000 offiziell zum Bundy. Ehrlich? Ich den Vereinigten Bundy ruf. Bundy! Bundy! Bundy! Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Das Internet-Gewinnspiel, da war ja die Auflösung Phil Collins, klar. Kelly, was gibt's? Ich habe einen Job, hör zu. Einen Job? Wie? Hübsche Mädchen gesucht. Keine Ausbildung, kein Talent, keine Erfahrung, kein Lassen. Das heißt lesen. Kein Lesen? Wo wollen die jemand finden, der so blöd ist? Mein Herr Erl, das ist deine Tochter. Wie kann man so blöd sein? Warte, das ist deine Schwester. Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Ganz neu, DJ Fabietta, Generation 2000. We'll be right back. 1:36 Uhr. Hey, Nachtschwimmer! Das hier ist eine Feier! Kommt, jetzt wird gefeiert! Gib Küsschen! Ed Condor, Salto Mortale. Gibt's leider nur noch auf, zurzeit nur auf Platte, auf Vinyl. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies, hallo Kelly. Wie beschäftigt man eine Blondine für mehrere Stunden? Es geht ganz einfach. Da nimmt man ein Blatt, ein leeres, und schreibt auf beide Seiten: Bitte umdrehen. Hab's bei Kelly probiert. Nach 3 Stunden. Irgendwie stinkt mir das langsam. We'll be right back. Diese Gruppe Arcturien präsentiert Charlie 2000 in zwei Wochen am 29. Oktober im Fun Factory Arkan. Mit diesem Song werden auch gegrüßt die 1B, der Adler. Mannheim, die sind auf der Rückfahrt von Schwenningen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Tschüss, Nachtschwärmer!